Der Sprecher des TVK-Außenministeriums antwortete auf die Fragen des Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die USA den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 der TVK als weltweite Drohung bezeichneten und erneut eine Sanktionsresolution gegen die TVK zu fabrizieren versuchen. Darüber berichteten am 14. und 15. Juli die ausländischen Massenmedien mit verschiedenen Titeln. Wie fast erneut eine Sanktionsresolution verabschiedet wird, wird die TVK diese mit gerechter Aktion beantworten. Darunter sind die Nachrichtenagenturen TASS und LIA Novosti und die Zeitung Izbestia in Russland, der venezolanische Fernsehsender Telesur, der iranische Press, die vietnamesische Zeitung Dan Dan, die italienische Nachrichtenagentur ANSA, die schweizerische Zeitung Swiss Info, die Zeitung Mainichi Shimbun und der Sender NHK in Japan, die Zeitungen Dagong Bao und Ming Bao und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China.